Und jetzt mache ich nur noch Kunst und Recherchearbeit über diese Zio-Menschen, ne? Wer die waren und so. Ich sammle dann die, deren Geschichte, toll, wo die sind und so weiter. Hm. Ja. Und das ist sehr interessant. Zum Beispiel, die sind, diese Skulptur, die sind in England, British Museum in England. Ja. Ja, das ist ein Film in YouTube. Kann man auch gucken, wie die Zio-Leute erklären, wer die sind. Zum Beispiel in Museen, man studiert deren Geschichte. Ne? Ja, das ist tolle Skulptur, das heißt tolle Geschichte. Das heißt, Skulpturen bedeutet Bibliothek. Ne? Also für mich, Bibliothek, das ist nicht wie jetzt Bibliothek, das ist Bücher mit, viele Bücher, ne? Ein Haus mit vielen Büchern. Aber für mich, Bibliothek, das ist Skulpturen. Wenn ich so eine Skulptur sehe, ich habe eine Kommunikation. Ich lese, was dahinter steckt. Ne? Mhm. Das ist für mich Bibliothek. Und dann versuchst du, diese Bibliothek auszudrücken, anderen mitzuteilen, ja, sozusagen. Genau. Das heißt, wenn ich so eine Skulptur sehe, ich versuche, die Botschaft dahinter zu lesen und zu schreiben oder zu erzählen. Ja. Weil unsere Tradition oder unsere Weltanschauung, wenn ich sage unsere, das heißt Zio-Weltanschauung, war anders, war nicht wie jetzt in Europa. Weil die Skulpturen gehören nicht zu Museen. Aber die haben Museen ja gemacht, weil die Skulpturen da sind. Ne? Aber im Prinzip, unsere Bibliothek, das ist diese Skulptur. Durch diese Skulptur können wir lesen, wie war die Geschichte, was haben die hinterlassen, was sind die Orakel. Was sind die Orakel? Ja, und das ist alles drin in diese Skulpturen. Und jetzt, was die Europäer zum Beispiel, wo die Skulpturen in Museen haben und die verstehen nicht, was ist die Sprache, das ist auch eine Blockade für alle Menschen. Mhm. Mhm. Weil wir sehen nur die Seite, wo wir Geld Antritt bekommen, ne? Aber was ist die Botschaft? Die muss uns jemand übersetzen. Genau. Mhm. Und das ist, was fehlt. Mhm. Aber guck mal die Diskussion, Claudia. Die Diskussion ist immer, ja, sollen die Sachen zurück? Das geht ja gar nicht, dass die zurückgehen. Was ist die Botschaft? Weil die sind da, die sprechen, die reden. Die haben was zu sagen. Wir sollen nur die richtigen Menschen finden, die in Kontakt zu diesen Skulpturen treten können. Mhm. Und danach, um unsere Planete weiterzubringen. Mhm. Weil alles ist da drin. Geschichte, Vorgeschichte, Geschichte und Orakel. Das ist alles drin. Mhm. Man soll die nicht sehen als schwarz. Man soll die sehen als Menschen, die Entwicklung für Entwicklung da sind. Hm. Als unsere Ahnen. Ja. Ja. Für mich die Diskussion ist nicht, sollen die zurück. Die sind auf Planet Erde, Punkt. Das heißt, diese Menschen, die haben die Planet Erde etwas schon gebracht, damit die Planet Erde weiterkommt. Aber wir sind noch nicht in der Lage, diese Botschaft zu lesen. Das heißt, es kommt also immer auf die Kommunikation an, diese Skulpturen, die sind ja dann auch Mittler und Anlass von Kommunikation. Schon. Dass wir zum Beispiel jetzt darüber sprechen. Ja. Ne? Ja. Dass du direkt gesehen hast, dass ich Blockade, meine weibliche Energie blockiert ist, das hast du sofort gesehen, gespürt. Genau. Na? Das heißt, wenn du bist mit mir und du hast etwas gespürt, das heißt auch, du kannst auch mit dieser Skulptur sein und etwas spüren. Hm. Ne? Das ist irgendwie, das ist, was die Museen nicht vielleicht verstehen oder so, ich weiß es nicht. Na, sie geben keinen Raum dafür, ne? Mhm. Weil ja, so ein Raum ist eben nicht kommerziell nutzbar, mhm. Daher von weniger Interesse. Ja, genau. Ja. Aber wir können ja daran arbeiten, das umzudrehen. Und die Person, die zum Beispiel diese Skulpturen verstanden hat, die Masken verstanden hat, das ist Picasso. Picasso, der hatte Zugang zu diesen Skulpturen bekommen. Hm. Picasso. Weil Picasso 1910 hat er Zugang bekommen zu dieser Skulptur. Die Masken, die Skulpturen, die haben zu ihm geredet. Und dann hat er diese Mademoiselle d'Avignon bemalt. Ne? Mhm. Ja? Mhm. Siehst du, kennst du diese Mademoiselle d'Avignon? Ja. Siehst du die Maske, die afrikanische Maske, das ist da, 1910, wo er Zugang hatte. Hat er gesehen, oh, so ist die Welt, muss man Zugang haben, um diese Welt kennenzulernen. Mhm. Ja, und das ist, was Picasso kennengelernt hat. Mhm. Ja. Ja, und wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber einige andere Künstler auch noch, ne? Die diesen Zugang für sich erschlossen haben. Bestimmt. Ja, ich habe noch nicht recherchiert, ich habe nur über Picasso recherchiert, dass Picasso diesen Zugang hatte. Einige der Surrealisten, glaube ich, zu der Zeit. Breton. Breton, aha, okay. Denke ich schon. Mhm. Ja. Ja. Ja. Wie kam diese Initiation? Du hast im EDV gearbeitet, jahrelang. Wahrscheinlich warst du in guten Positionen in den Firmen. Und dann bist du zur Künstlerin geworden. Wie war das? Ja, du kriegst ja... diese Transformation kommt immer, wenn ich schlafe. Für jeden Menschen ist anders, ne? Bei mir ist ja, wenn ich schlafe, dann ich höre dann. Kann ich sehr gut verstehen. Genau. Es gibt Leute, die hören Sachen, die sagen, ach, das ist nur ein Traum. Aber ich glaube an, was ich höre, wenn ich schlafe. Ne? Und ich notiere immer alles, was ich höre oder sehe. Ich nehme das ernst. So soll man das verstehen. Viele Menschen hören Sachen oder sehen Sachen, die nehmen das nicht ernst, weil die glauben nicht an Träume. Und für mich, wenn ich schlafe, ich höre Sachen, ich sehe Sachen, ich schreibe alles auf. Ich verfolge das. Und es gibt immer ein Ergebnis. Und dann sage ich, die Götter, die reden, wenn wir schlafen. Wir sehen die, aber wir wollen das nicht wahrhaben. Weil wir andere Interesse haben, verfolgen. Genau, ja. Ne? Genau. Ich denke, wir denken immer, wenn ich meine Wäsche wasche und meine Wohnung putze, dann bin ich aktiv. Ja. Und wenn ich schlafe und mich irgendwie ausruhe, bin ich nicht aktiv. Nein. Genau. Ich bin aktiv. Tief. Ja. Genau. Ja. Hm. Das ist das. Wenn man das versteht, dann kriegt man Zugang. Ja. Und es gibt auch Menschen, die haben Angst, deren Sachen zu erzählen, weil die Die haben Angst, ausgeschlossen zu sein, ne? Dass die anderen sagen, oh, die ist ja verrückt. Genau. Oder, ne? Die stempeln die andere, oh, die ist verrückt, ne? Die ist nicht wie die andere. Ne? Aber in der Realität, wir sind auch nicht, wir sind Unikat in der Realität. Alle. Alle, ja. Wir sind Unikat. Aber einige trauen sich nicht. Und ich lebe meine Unikat. Ne? Genau. Ja, diese Seite in mir habe ich entdeckt und ich bin offen und ich erzähle. Ja, ich habe keine Barriere mehr. Ne? Schön. Ja, und man soll auch selber suchen, die Leute, die wirklich zu oder diese Sachen verstehen können. Nicht an jeder soll man diese Sachen erzählen, weil die Klar. werden sagen, ach, die Verrückte oder sowas, ne? Ja. So. Und deine Kinder, Clarisse? Ja, ich habe 3 Kinder. Und eine ist auch eine Künstlerin, die schreibt viel. Schön. Ja? Schön. Wenn du sagst, du willst auch ein Interview mit ihr machen, ich werde dich gerne. Die fragen. Ja, ja gerne. Sicher. Ja, weil die schreibt viel. Das können wir gerne machen. Ja. So. Frag sie, ob die das möchte. Nee, du sollst die fragen. Ich gebe, okay. weil... Ja, ist ihre Sache. Genau, ist ihre Sache, weil wir sind Künstlerin. Wir respektieren uns gegenseitig. Ne? Und du kannst einfach sagen, ich habe von Clarisse deine E-Mail-Adresse bekommen. Schön. Mhm. Klar. Ne? Klar. Ja. Ja, und dann kann die selber erzählen. Das ist auch eine gute Sache, weil wenn die etwas erzählt, dann das ist für mich auch eine gute Therapie. Glaube ich. Ne? Weil ich bin immer noch dabei, meine Blockade zu bearbeiten. Ne? Und das ist auch gut, wenn die etwas erzählt, wo ich sage, oh, ich kannte das nicht. Vielleicht tut mir auch das auch gut. Ne? Also positiv oder negativ, macht nicht. Ja. Aber Hauptsache, wir kommen vorwärts. Ne? Ja. Ja. Schön. Ne? Schön. Ist das deine einzige Tochter? Oder? Nein, ich habe 2 Tochter und eine hat Chemie studiert und eine wohnt in auch hier, nicht in Essen, aber woanders. Ein junger Mann, der in der DDR geboren ist. Okay. Ja. Aber der hat keine Erinnerung. Ne? Ja. Der ist dort geboren, aber ist in Kongo dann aufgewachsen. Ach so. Mhm. Ja. Ja. Aber lebt jetzt hier. Ah ja. Ja.